Angegriffen wurde natürlich auch nicht, wie hier die Politiker tönen, die Zivilisation. Das ärgert mich schon, wenn ich das höre, denn ich weiß doch, dass die auch wissen müssten, dass die westliche Zivilisation nicht die einzige auf der Welt ist. Die buddhistische und die muslimische, der Islam, die Menschen in Afrika, überall, das weiß ja jedes Kind. Man schämt sich schon, das überhaupt zu sagen, aber man muss es leider sagen. Das sind alles Zivilisationen und alle Religionen der Welt haben einen tiefen humanen Kern, denn ich glaube ja nicht an Gott, wie Sie wissen, aber ich weiß, warum Menschen an Gott glauben, weil sie nämlich diese kleine Krücke, diese kleine Eselsbrücke brauchen zum Menschen. Der Glaube an Gott ist aus meiner Sicht jedenfalls nichts anderes als eine etwas kompliziertere Art, an den Menschen zu glauben. Und wer an den Menschen nicht glauben kann, na der macht so etwas. Deswegen sind aus meiner Sicht diese Attentäter auch nicht irgendwelche Islam-Fanatiker. Die haben mit Islam genauso viel zu tun wie die Kreuzritter. Und ich weiß, warum ich das Wort jetzt in den Mund nehme. Und Sie wissen es auch, weil nämlich der amerikanische Präsident so redet, wie die Kreuzritter vor ungefähr 800 Jahren das Christentum verteidigt haben. Im Grunde finde ich das gut, dass dieser etwas dümmliche Präsident in den USA einen Kreuzzug uns versprochen, will sagen, angedroht hat. Davor habe ich allerdings große Angst, weil ich weiß doch, was die Kreuzzüge bedeuten. Da sind Ritter aus Westeuropa, aus der Rheinebene, aus Frankreich, aus England, aus Deutschland besonders, losgezogen, haben sich in Egemorte am Mittelmeer eingeschifft und haben, bevor sie das Metzeln dort im sogenannten Heiligen Land begannen, erstmal jeder ungefähr 50 Juden hier in Deutschland umgebracht, um ihr Schwert zu segnen mit dem Blut unschuldiger Frauen und Kinder und Männer, und haben so getan, als müssten sie dort dem Jesus Christus einen kleinen Gefallen tun mit diesen Mordtaten. Das heißt, so mörderisch, so fanatisch, idiotisch und ohne alle Religion, ohne jeden Glauben an Gott und an den Teufel, die glauben auch nicht an den Teufel, an den Menschen schon gar nicht, das haben wir in unserer christlichen Tradition ja auch. Wir haben gar keinen Grund, uns zu erheben über diese Islam-Menschen. Herr Biermann, bedeutet das, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie Gewalt als Antwort auf das, was geschehen ist, für die falsche Reaktion halten? Überhaupt gar nicht, meine ich das. Und das habe ich auch geschrieben. Natürlich muss man mit Gewalt gegen diese Verbrecher vorgehen, mit und ohne Religion. Das hat was mit dem tiefen Kern des Menschen zu tun. Egal, ob er an Käsetorte oder an Buddha oder an Mohammed oder an den lieben Gott, jüdischer Abteilung oder christlicher, katholischer oder evangelischer. Es ist mir egal. Von mir aus können Sie an Ihren Silberlöffel glauben, wenn es Sie dazu führt, sich menschlich zu Menschen zu verhalten. Und wer das nicht tut, dessen Glauben ist kein Glauben. Der glaubt an gar nichts. Der glaubt nicht mal an sich selber, geschweige denn an irgendetwas Großes und Gutes im Menschen. Und deswegen muss man nach meiner Meinung natürlich mit Gewalt vorgehen gegen diese Verbrecher. Und wissen Sie, warum ich so laut rede? Weil es mich heute noch aufregt, wenn ich daran denke, dass ich ja nur mit Ihnen hier am Telefon reden kann, weil Menschen mit Gewalt und mit nichts anderem als Gewalt, mit Moral in Klammern außerdem noch, mit Humanität außerdem noch, aber erstens bis zehntens mit Gewalt gegen Adolf Hitler und seine Heil-Hitler-Deutschen gekämpft haben. Ich wäre doch längst tot. Ich bin ein halbes Judenkind und ein Kommunistenkind und was immer Sie wollen, auf jeden Fall, ich hätte es nicht überlebt. Und dass wir beide hier reden, verdanke ich nur dieser Tatsache, dass Amerikaner, Russen, Engländer, Franzosen und Menschen in Deutschland selbst übrigens, die auch Widerstand geleistet haben, gegen diese Verbrecher des Hitlerregimes gekämpft haben. Wie könnte ich dagegen Gewalt sein? Aber dass Gewalt nicht hinreichend ist, wie die Mathematiker sagen, sondern nur notwendig, Na, das weiß ja nun jeder, der nicht ganz ein Dummbeutel ist. Ja. Natürlich reicht das bei weitem nicht aus. Aber nur daneben zu sitzen und mitzuteilen, dass man für den Frieden ist und dass man es schöner fände, wenn alles schöner wäre, das halte ich für dreckige Heuchelei. Ob sie geschminkt ist mit intellektuellen Floskeln oder ob sie stumpf daherkommt, das ist mir egal. Nein, Gewalt ist notwendig, aber wie ich schon sagte, überhaupt nicht hinreichend. Denn es hilft gegen Gewalt, nicht nur Gewalt, sondern auch, wie wir in Indien gelernt haben, Gewaltlosigkeit. Auch das kann eine wichtige Waffe sein. Man muss immer nur wissen, mit wem man zu tun hat. Herr Biermann, kommen wir auf die Verhältnisse hierzulande nach diesem Anschlag. Lockerung des Datenschutzes, Regelanfragen beim Verfassungsschutz vor Erteilung von Visa für bestimmte Länder, Rasterfahndung. Haben Sie Verständnis dafür, wenn hierzulande wie heute jetzt im Kabinett geplant Maßnahmen ergriffen werden, die die innere Sicherheit erhöhen sollen? Ja, aber natürlich. Aber klar bin ich dieser Meinung. Ich habe in einem Abhör- und Stasi-Staat DDR gelebt und da können Sie sich an einem Finger ausrechnen, dass ich es gar nicht schön finde, wenn in meine kleinen privaten Menschenrechte von irgendwelchen Schlüfflern eingegriffen wird. Aber das ist ein wichtiges menschliches Gut unter anderen. Ganz nebenbei möchte ich auch noch, dass Leute, die mich umbringen wollen und die meine Kinder ermorden wollen und die solche Verbrechen begehen wollen wie jetzt in den USA, dass die daran gehindert werden. Und wir müssten ja wohl dämlich und verlogen und feige sein, wenn wir die in Klammern sehr geringen Mittel, die wir haben, nicht wenigstens benutzen, um solche Menschen daran zu hindern, ihre Verbrechen zu begehen. Dass mich das etwas kostet an Intimität meines kleinen Privatlebens, das ist klar. Mich kosten die Waffen übrigens auch Geld, die nötig sind, um so etwas niederzuhalten. Das ist eben sehr teuer. Nicht nur an Geld, sondern auch an demokratischen Möglichkeiten. Mit anderen Worten, ganz banal, es ist nicht schön, dass es so ist. Und es kostet was. Mhm. Aber diesen Preis bin ich sehr wohl bereit zu bezahlen. Sie haben eben an den Zweiten Weltkrieg erinnert, an den Einsatz der amerikanischen Armee zur Befreiung der Deutschen. Wie könnte sich die besondere Solidarität, die wir den Amerikanern möglicherweise aufgrund unserer Geschichte schulden, äußern? Nun, ich glaube, Waffen brauchen die von uns nicht. Irgendwelche kleinen Helden mit der Maschinenpistole brauchen die Amerikaner von den Deutschen gar nicht. Die Amerikaner brauchen in diesem Moment, dass wir ihnen in der Seele beistehen und ihnen im Verstand auch kritisch widersprechen, wenn sie jetzt Kreuzzüge anfangen wollen. So was Dämliches kann sich wirklich nur ein Cowboy aus dem Süden der Vereinigten Staaten ausdenken. Das heißt, echte Freundschaft, es ist doch mit den Völkern wie mit den Menschen. Wenn ich einen guten Freund habe, und das wissen Sie auch ohne mich, dann erweist sich diese Freundschaft unter anderem darin, dass ich ihn kritisiere, dass ich ihm die Wahrheit sage, das, was ich denke und fühle, dass ich also auch den Mut vor dem Freund habe und nicht nur den Mut vor dem Feind, dass die Feigheit vor dem Freund manchmal schlimmer noch ist als die Feigheit vor dem Feind, weiß doch jeder. Also ist es unsere Aufgabe, den Amerikanern beizustehen, in jeder Weise, also auch durch Kritik, aber nicht, indem wir ihnen in den Arm fallen, wenn sie sich wehren wollen gegen diese weltbedeutenden Menschenfeinde, die, wie ich ja vorhin schon sagte, mit allen Mitteln bekämpft werden müssen. Also mit Gewalt, mit Gewaltlosigkeit, mit Liebe, mit Überzeugungskraft. Aber Leute, wie heißt der? Hans Eberhard Richter, nicht wahr? Den kennen Sie. Horst Eberhard Richter, ja. Horst Eberhard Richter, natürlich. Der hat gleich als erstes mitgeteilt, nun bloß nicht mit Gewalt antworten. Ja, dann möchte dieser Mensch vielleicht den Bin Laden auf seine Couch haben als Kunden für eine Psychotherapie. Ich bin nicht der Meinung, dass man Bin Laden und seine Leute auf die Couch ziehen muss. Die muss man töten und alles andere halte ich für Heuchelei.